witzig ist das, wenn ich mich Gott nenn, ich untertrieben hab. Du flaust nicht laid back, sondern zurückgeblieben, Spaß. Ich geb nen Fick auf deine ach so tollen Trippelreime, weil sie beschissen bleiben wie deine Flows. Dein Rap macht auf hart, aber Hoes finden ihn niedlich. Dein Dick ist so dünn, du verwendest ihn als Dietrich. Ich bin Anti-Techno und hasse dumme Raver. Dein Flow ist krank, weil er so schwul ist, dass er AIDS hat. Du bist im Video halb nackt, denn du bist muskelbepackt. Doch in meinen Augen nicht mehr als ein sehr schwuler Spaß. Mit deinem Call of Duty Mausch bist du der coolste in der Klasse. Dein Rap dreht sich im Kreis, aber leider keine Platte. Was Freestyle, ich ramme dir mein scheiß Butterfly in deine Bauchspeicheldrüse und du lässt es sein. Deine Crew steht in der Nahrungskette weit oben, weil ihr jeden Rapper-Kopf rettet, ihr scheiß Homos. Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Du bist der Hund des A&Rs und befolgst jeden Befehl. Der Major Label macht dir Druck, weil's in deiner Stimme fehlt. All deine True School MCs rappen heute beschissen. Bei Rap geht's nicht um Bars, sondern drum Toys zu zerficken. Deine deepen Tracks finde ich ziemlich wack und schlecht, denn dein V-Schnitt geht viel tiefer als dein Hex. Dichter stammt Schwuchteln im Battle, die können technisch noch so krass sein. Ein zehnsilbiger Reim ist nämlich nicht wirklich ne Punchline. Ein Battle gegen mich ähnelt nem verfickten Laufsteg, weil dumme Fotzen draufgehen. Du brauchst kein Psycho-Image, dein Gesicht kann Leuten Angst einjagen. Du hast MC-Bomberplatten, Bitch, und ich hab Handgranaten. Du willst, dass Rap Untergrund bleibt, doch es ist Untergrundzeit. Meine Leute und ich schlachten jede Schwuchtel am Mic. Ich häng wach am PC und das jede Nacht. Ich bin so cool, ich schreib Texte auf dem Sägeblatt. Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen. Sag mir eins, rennst du schneller als die Kugel fliegt? Ich pack die Desert Eagle aus und Huren fliehen.